Fremden, Fremde durchmessenden, Heimat vergessenden, Mutter aus Hassenden, Freunde verlassenden, Wolken kein Segen nach, auf ihren Wegen nach. Ziehen denn